Ich kann, nein, ich kann nicht alles auf einmal. Wenn ich die Maus bediene, kann ich den Knopf nicht drücken. Das ist also das. Aber ich bin schon da, keine Sorge. Es ist alles gut. Mehr Kanal, ich habe jetzt keine Ahnung, wo der das hinspeichert. Das sehe ich dann später wahrscheinlich, nehme ich mal an. Zielverzeichnis, irgendwas Dokuments. Ja, okay. Kriegen wir hin, läuft. Aufnahme läuft. Ich habe was zu trinken, ich habe was zu rauchen. Ja. Die Chips fehlen ein bisschen, aber sonst ist alles da. Ja, wer soll die denn bringen? Du Tüte. Ich würd's drin lassen. Ja, einen wunderschönen guten Abend, ihr beiden. Geliehen, gekauft. Ich habe so viel Hoffnung in euer Projekt gesetzt. Ich habe gesagt, den kannst du kaufen, das hast du innerhalb von 14 Wochen ist das Ding durch. Und dann kaufst du die nächste, ja. Ja, ich bin froh, dass das Dateiformat sich überhaupt noch abspielen lässt, wo ich das damals gekauft habe. Ja. Ja, 8 Millimeter Schmalspur. Sind wahrscheinlich die Macher von den Simpsons mit dabei. Die haben ja die Vorlagen schon rumliegen. Für beide Charaktere. Oh, das wäre großartig. Kannst du alles komplett senden. Ja, genau. Alles, alles dabei. Genau. Genau. Oder kommt Formel 1. Ja. Oh, ich glaube nie. Ja, nee, kann mich nicht erinnern. Ich habe es aber auch immer eher so sporadisch geguckt. Vielleicht ist die Beziehung da nicht so gefestigt gewesen, dass da hätte sich irgendwas ergeben können. Oder so. Ja, genau, das habe ich bei Gregor auch schon gelernt, dass er sich sehr schnell verliebt in irgendwelche Schauspieler und Schauspielerinnen. Das ist, ja. So. Ja, der sichere Weg auf die Blockliste. Ist natürlich auch abhängig, hast du das Herzsymbol geschickt oder ein wirkliches Bild vom Herz? Das ist ja. Soweit ich weiß, treffen die sich in dem Watergate Hotel. Ja. Gibt's das wirklich? Gibt's das? Ja? Okay. Ja, das ist. Ja, das ist vielleicht damit auch so der letzte Texaner, der diese Serie guckt, irgendwo in der Prärie versteht, dass es irgendwie um Verschwörung gehen könnte, vielleicht dabei, damit er noch eine Chance hat, umzuschalten auf meine kleine Farm oder keine Ahnung. Auf jeden Fall mitgehen. Wenn sowas passiert, immer gleich mitgehen. Ja. Ja, kann ich. Ich kann das euch auch genauso vorspielen, wie ich mir das vorstelle, wie es so im Weltall klingen müsste, theoretisch. Wenn man Musik spielt in einem luftleeren Raum. Jetzt kommt's, Achtung. Ja, fehlerfrei. Hast du gehört? Ja. Fehlerfrei. Vier. Ja, ich weiß. Ich habe in der, ja, in der Mitte habe ich mir auch besonders viel Mühe gegeben. Ja, also die spielen Musik, die spielen, diese Sonden fliegen durchs All und spielen Musik. Tatsächlich. baumeln da so Kopfhörer dran oder was? Und wenn man vorbeikommt, dann kann man sich einen davon nehmen und aufsetzen, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja. Ah. Okay, ja. Ja, Tabellierpapier heißt das. Ja. Das ist die ganz alte James Bond Schule, ist das. Ja, sicher. Nein, nein. Das ist nett. Auf dem Klo. Sehr schön. Ganz, ganz schlechtes Karma. Ganz schlecht. Ja. Das wird dann in der Zeichentrickserie wahrscheinlich passieren. Wow. Naja, das wäre irgendwie komisch, wenn sein Name draufstehen würde, oder? Ah, jetzt. Auch schön. Er nimmt das Mikrofon raus. Bleiben Sie stehen, ich habe ein Mikrofon. Bitte bleiben Sie stehen. Ja. Genau. Wir können doch über alles reden. Ja, Junge. Ja. Mit mir, ja, klar. Ja. genau. Schoß und was war's? Tischtanz. Genau. Genau. Stangentanz haben sich nicht getraut, wahrscheinlich in der Übersetzung dann. Ja. Oh, das ist ja fast schon ein Happy End für Akte X, oder? Ja. Ja, das Pferd kannst du ja noch ein bisschen reiten erstmal. Da musst du jetzt nicht gleich in der ersten Folge schon wieder sagen, hier geht vorwärts. Das hätte ich auch so gemacht. Okay. Ich sollte jetzt anfangen, wo ich die Folge jetzt nicht gesehen habe, sondern die jetzt nur aus euren Erzählungen jetzt eigentlich kenne, würde ich auf jeden Fall sagen, drei Akten für Comedy und zwei für Romantik. Macht fünf. Aber ich muss 3 und 3 und 2 und 5 und ich muss einen Punkt aber abziehen für die total bescheuerte Übersetzung The Green, was war Green Little Man, als Kontakt zu übersetzen für die deutsche Folge. Da muss ich einen Punkt abziehen, dann sind wir bei 4. Das macht in Schilling sind das 8. Ja, ich find den Titel Kontakt ja auch nicht schlecht, aber die Übersetzungsleistung, die habe ich angerügt. Ja, ja, darum ging es. Es ist alles gesagt. Was hat Akte X und der Alf-Film gemeinsam? Wisst ihr das? Nee, Akte X, die Serie und der Film. Das Alf-Projekt, also Alf, der Film. Doch, Mark Snow haben die gemeinsam. Das ist nämlich der die Musik gemacht hat, sowohl für Akte X wie auch für den Alf-Film, ja. Der hat nebenbei auch Musik gemacht für Love Boat oder für Starsky and Hutch oder für Hart, aber herzlich, um mal einige hier ins Rennen zu werfen. Ne? Das Ja. heißt, das schöne Akte X, genau, der ist scheinbar ganz groß da im Geschäft, was so Filmmusik betrifft. Ja, das ist vor allem, glaube ich, auch, ich sag jetzt mal einfach, jeder kann mit dieser Tonfolge was anfangen. Glaube ich. Ja. Okay, in einer gewissen Generation, das muss ich natürlich einschränken. Also ich sage jetzt hier mal so in unseren Kreisen, wenn du das Ding hörst, weißt du direkt. Ich glaube, es wird ja auch öfter mal in irgendwelchen anderen Serien oder so, oder auch gerade so Zeichentrick-Comedy, immer wenn es mal irgendwie ein bisschen mystisch wird, dann wird es oft auch Ja. eingespielt, einfach so als Gag. Finde ich immer gut. Ja. Ja. Ja. Da. Ja. Ja, in meinen Möglichkeiten halt, gell? Ich komme dann wieder, ich gucke gerade zur 10. Folge der 5. Staffel. Da würde ich dann wiederkommen. Da hat nämlich Stephen King das Drehbuch geschrieben. Genau. Oh. Aber halt, ich komme natürlich auch gern mal vorher wieder. So ist nicht. Ja. Ich klicke mir jetzt gleich auf Amazon die 2. Staffel und dann schauen wir mal. Genau, da habe ich zwischendurch, kann ich so alle 4 Monate kann ich mal eine Folge gucken, das ist gut.